Namo tassa. So, gestern haben wir den ersten Schritt in Meta-Identität. Dieser erste Schritt gibt es nur im Meta. Man macht nicht den Karuna, Mudita, Stekka. Freude, Gleichmut, nur im Meta-Idum muss man diesen ersten Schritt. Und wir haben erklärt, dass es die Besonderheit von der südlichen Tradition von Buddhismus. Wir werden das nicht finden in den Shastras, die sich mit diese Meditation beschäftigen im nördlichen Buddhismus, die Alankara in Persien, die finden das nicht. Aber wir haben es eingeführt in denen, der nützlich ist. Ich habe gesagt, Burma, Sri Lanka, Meta-Retreat macht fast die Hälfte der Zeit diesen ersten Schritt. Warum haben wir auch schon erklärt, wenn man selbst nicht tiefe Erfahrung von den Vorteilen, die Meta-Übung in uns selbst Wohlgefühl mit dem Wesen zustande bringen kann, angefangen mit selbst. Wenn wir diese tiefe Erfahrung nicht haben, dann können wir nicht eigentlich die eigentliche Meta üben. Die eigentliche Meta üben ist, dass man die Tatsächlichen Erklärungen verbreitet dieses Feuer und Meta und Liebe, in dem man immer weiter mehr und mehr Feuer gibt, diese Feuer von Meta und Selbstwert und Liebe ganz unerwartet. Wir werden das dann in den nächsten Tagen üben. Und das ist dasselbe mit Methan, das Karina, Methan, dasselbe Prinzip. Man verbreitet das Objekt, bis es Brahman wird, bis es grenzlos wird. Und dadurch auch erfährt man diese grenzlose Horizonte des Geistes. Alle weisen Männer, sogar im Westen, haben nur betont, die Natur des Geistes ist unbegrenzt. Die Begrenzungen des Geistes, wir haben selbst gemacht. Wir sind ja die daran verstanden. Durch unsere Anhaftung und Unterscheidung des Denkens. Nach der Lehre von unserem Anhaften an Zeichnungen von den Objekten, die uns und werden zu Abneigung oder Zuneigung führen. Und wenn diese Tendenzen tief in unserem Herz herrschen, dann kein Wunder, dass wir sehr mit Mühe, Achtsamkeit und Wissensgabe üben. Buddha hat gesagt, wenn der, damit man von diesem Ufer bleiben zu dem anderen Ufer von Sicherheit gelangen möchte, man muss einen starken Geist haben. Und er gibt ein sehr gutes Beispiel. Wenn man von diesem Ufer von Ganga zu dem anderen Ufer von Ganga, besonders wenn man mehr nach Osten fährt, bis zum Bengal, also gleich zu Ganga Sagar, waren sie bei Ganga Sagar, hinter Kalkata, vor dem Ganga, nach Ganga. Wenn man dort von diesem Ufer zu anderen Ufern gehen möchte, nicht in Rishikesh oder Haridwar, sondern weiter, weiter weg, dann man gut schwimmen lernen. Und gut schwimmen lernen heißt nichts anderes als Kunst. Und Samadhi zu lernen. Wenn man Kunst und Samadhi gelernt hat, ist man ein guter Schwimmer. Man ein guter Schwimmer. Und dann Fluss und Weiden überqueren. So, wir haben auch erklärt, dass diese Meditation über die vier Brahma-Vihara ist besondere Samadhi. Besondere Samadhi, in dem es mit gewissem Verständnis von Nirvikalpa Jnana, von dem nicht differenzierenden Geist verbunden ist. Wenn man in diesem Samadhi erfolgreich wird, muss man nicht differenzierenden Geist anwenden. Und der nicht differenzierende Geist ist eben der Geist, das beseitigt was. Prapancha, die Ausdehnung des Geistes im Sinne von Anhaftung an Wahrnehmung, Anhaftung an Zeichnungen von den Objekten, die uns entweder gefällen, nicht gefällen. Und besonders, wenn man Aspiration hat, den Bodhisattva-Weg zu folgen, diese Nicht-Brabantcha-Geist, der Geist, der sich nicht dämmt durch Anhaftungen, Zeichnungen und Gebeten, ist die Hauptübung. Der Bodhisattva ist so von Anfang an, so wird erklärt in den Shastras, indem er fünf Apramanas, fünf grenzlose Horizonte ist, die einen der den Bodhisattva Weg gehen möchte, die immer nach Kontemplation Welten sind grenzlos. Dharma sind grenzlos. Phänomene sind grenzlos. Wesen sind grenzlos. Wesen, die zu Nirvana gebracht werden, mit in den Grenzen, in die Mittel, die dazu dienen, sollen auch grenzlos werden. Die Meditation über Apramanas ist ein wunderbares Mittel, dass man diese fünf Ausbreitungen sind Apramanas aus, die dann der Geist bekommt Verständnis von Nicht-Prapancha, von Vusilun, von Nicht-Ausdehnung des Geistes im Sinne von Anhaftung und Zeichnungen von Objekten und in Wahrnehmung nach der buddhistischen Lehre, wir sind nicht befreit. Warum sind wir nicht befreit von Leiden? Indem unser Geist ist groß. Und warum unser Geist ist groß? Indem er hängt an die Zeichnungen von den Objekten. Diese Tendenz anhaften an Zeichnungen von Objekten ist verantwortlich für Grobheit des Geistes. Diese Grobheit des Geistes ist verbunden mit Grobheit des Körpers. In dem, besonders in der Lehre von Bodhisattva wird betont, Körper und Geist sind nicht zu trennen. Rezitieren wir jeden Tag im Herzsutra. Körper ist Leerheit, Geist ist Leerheit. In dem Wege von Bodhisattva gibt es nur eine Realität, die Realität der Klarheit. Diese Realität ist Geist und Körper gleichzeitig. So, wir haben jetzt einen wunderbaren Mittel. Also die Meditation. Metta. um diese Vorteile von grenzlosen Objekt selbst zu erfahren. Aber wenn wir die Vorteile von grenzlosen Objekt erfahren möchten, wir müssen Schritt nach Schritt gehen. Wenn wir gleich denken, aha, Wesen sind grenzlos, unser Geist ist grenzlos, und mit Konzepten, geht man nicht in diese Meditation. Man geht in diese Meditation mit Erfahrung. Obwohl diese Erfahrung auf Konzepte basiert ist, wenn die Erfahrung da ist, die Konzepte. Überwunden. Wir brauchen die Konzepte zur Überwindung der Konzepte. Wenn wir an Konzepte anhaften, dann das ist eben nichts anderes, als was wir erwähnt haben, Grobheit des Geistes. In der buddhistischen Lehre alle unsere Anhaftung ist. Wahre Objekte haftet man nicht. Konzepte haftet. Konzepte sind die Bilder, die wir im Geiste machen. Grunde von direkten Erfahrungen. Also universale, selbstlose Lieben ist auch nur ein Konzept. Solange es nur Konzept ist, wird uns nicht helfen. Wir müssen direkte Erfahrung machen, damit wir verstehen, wie dieser Konzept nützlich ist. Und wie man direkt die Sache verhalten. Deswegen man absorbiert diese grenzlose Horizont. Zweiter Schritt von Metta. Ist Brechen von den Grenzen. Wir haben immer Bäder. In der nördlichen Tradition, wo besonders zum Beispiel in Nirvana Sutra, das man sehr wichtig ist, wenn auch Yogacara-Tradition, dass man natürlich nicht gleich ist mit Nirvana Sutra, Nikaya oder Agama Sutra. direkt zu tun hat, transzendentale Weisheit. In diese Nirvana-Sutra wird gesagt, dass der Bodhisattva, wie wir gestern erwähnt haben, macht diese vier Brahma-Viharas wahre Objekte. Indem man es verbindet, der Weg von Brahma-Viharas wird beschrieben, der Weg zu Lokuttara-Jnana, zu überweltlichem Wissen. Diese Horizonte, unbegrenzte Horizonte, verbindet man dann mit Zustand Buddha-Wesen. Das, obwohl es bedeckt ist durch Karma ohne Anfang und Befleckungen des Geistes und dicken Schichten. Es ist die Wahrheit in den Wesen. Und es veröffentlicht eben diese grenzlose Horizonten, die wir dann in Avatamsaka Sutra besonders begegnen, wo Prinzip und Erfahrung, Objekte der Erfahrung und Prinzipien werden eins, und alle Objekte der Erfahrung werden auch eins, und dann nicht klein ist, nicht groß ist, nicht eins ist, nicht viel ist, zu der man nicht zu fügen kann, zu der man nicht wegnehmen kann. Und eben diese Übung von Brahma-Vihara kann, so kontemplieren, kann sein, eben die Öffnung, deswegen Nagarjuna erklärt, dass mit Metta fängt an, Prozess von Bodhicitta. Wie fängt an der Prozess von Bodhicitta? Indem man kontempliert, unbegrenzte Horizonte des Geistes, die von Anfang an waren unbegrenzt, sind unbegrenzt und werden unbegrenzt. Diese unbegrenzte Horizont kann nicht schrumpfen, kann nicht größer werden. Wenn man im Sinne von Bodhisattva-Praxis Metta-Übung macht, dann man kontempliert von Anfang an diese unbegrenzte Natur. Ich bin Teil von dieser unbegrenzten Natur. Du bist Teil von unbegrenzter Natur. Wesen, das mir gefällt, das mir indifferent ist, das ich nicht mag, ist auch ein Teil von unbegrenzter Natur des Geistes, in dem alle Wesen nur im Geist bestehen. Das ist der Weg. Entfaltung von Gedanken. Das ist der Anfang von dem Prozess von Transformation, Differenzierung und Geist in Weisheit. So. Dann in diesem Sinne soll man dann weiter eben brechen von Grenzen. Wo bricht man die Grenzen im Geiste? Wo haben wir die Grenzen geschafft? Im Geist geschafft? Wer hat sie geschafft? Wir selbst haben sie geschafft. Wie haben wir sie geschafft? Durch unsere Anhaftung an differenzierendes Denken. Wann haben wir sie geschafft? In Zeit ohne Anfang. Weil wir nicht wissen, den Anfang. Der Geist selbst ist nur ein Spiegel. Das ist eine wahre Sache. Man neue Horizonte, mit denen man arbeiten kann. In diesen Horizonten dann alle unsere Abneigungen, Zuneigungen und dumme Indifferenz erscheinen als etwas vollkommen Indifferenz und nicht gesehen und gefährlich ist. Und das ist dann Transformation. Kleines Geistes, kleine Liebe. Das große Geist, große Liebe. In den Christen erklären den Weg von Buddhismus nur wird so erklärt, und das ist ja nicht Licht. Das ist ja nicht Licht, solange man nicht daran anhaftet. Wenn man daran anhaftet, wird nicht so nicht Licht sein. So, dann brechen von den Grenzen. Jetzt kommen wir dazu. Wir müssen immer daran denken, was sind die Grenzen, die uns verhindern. Erste Grenze ist die Grenze zwischen ich und du. Verbunden ist mit der Grenze zwischen Objekt und Subjekt. Indem wir denken, dass Objekt und Subjekt sind getrennt, wir werden sehr schwierig haben, diese endlose, unbegrenzte Horizont, eigene Erfahrung zu sehen. Und diese Differenzierung zwischen Objekt und Subjekt fängt an schon mit aktivem Geist. Sobald der Geist sich bewegt, ist schon diese Trennung zwischen Subjekt und Objekt schon zustande. Muss man daran denken. Wenn der Geist sich nicht bewegt, die Zeichen und Trennung zwischen Objekten und Objekten wird nicht zustande kommen. Wenn wir nicht denken, Tisch, Stuhl, Zimmer, Tier, Baum, nur sehen und nicht nennen. Wo ist das jetzt? Wo ist das jetzt? Nicht der Kraft. Die können nicht. Wenn ich nur sehe jemanden und ich denke, das ist Prinzipate, wie weiß ich, dass ich das eben nicht von Prinzipate? Wenn ich denke, Tumpe Fasche, dann gleich bin ich Samadita. Erst zu Trägen der Weise, der Matthias gesagt, dieser Eindruck von den anderen kommt, von dem Eindruck von selbst. Wenn ich denke, an Tumpe Fasche, denke ich an selbst. Und wenn ich an selbst denke, habe ich Objekte zu dir. Also diese Objekte und Objekte kommen sozusagen, indem wir die Sache nennen. Wenn ich nenne die Sache, da bin ich. Wenn ich die Sache nicht nenne, wo bin ich? Bitte, bitte nachdenken. Wenn ich jemanden nenne dumm, da bin ich klug. Wenn ich jemanden nenne klug, da bin ich dumm. Wenn ich etwas nenne, da bin ich etwas. Ist das nicht so? So, ja. Durch Nennen, wir linken unseren Geist mit früheren Erfahrungen, diese frühere Erfahrungen kommen von der, nach der Lehre der Bodhisattva, kommen von Alaya Vijnana, unserem Bewusstsein. Unserem Bewusstsein ist unsere Bedingte entstehen. Unsere Gruppe ist ein Service, die Damen und Herren haben. Auf Grundlage von diesen Damen kommen diese Abneigungen und Zuneigungen. Und wenn wir die Sachen nennen, diese Grundbewusstsein ist ständig von allen resultativen Zuständen und Bewusstsein und die Parker, die alles regieren so wie ein Konzert. Wunderbare Konzert, viele, viele Geigen, viele, viele Trompeter, alle koordinieren sich. eine Welt real. Das ist unsere Kontinuität. Jetzt tiefer verständigt von immer einer Idee ist verständigt diese Brechen von den Grenzen. Und das Objekt unbegrenzt ist, und diese Unterscheidung zwischen Ich und Du, denn Ich, das mir gefällt, Ich, das ich bin gleichmütig, Ich, das mir gefällt, Du, das ich mir gleichmütig. Dann kommt Samadhi. Wenn es überwunden wird, dann sind wir offen und Samadhi von Metta. Wenn es nicht überwunden wird, wir sind nicht offen. Geöffnet wird Samadhi von Metta. Weil das Objekt von Samadhi von Metta ist unbegrenzt. Eben brechen von Grenzen. Damit wir unbegrenzt erfahren. Wenn wir dazu Zugang haben, haben wir, so wie wir schon immer gesagt haben, wir haben Zugang zu Samadhi von Metta. Wenn wir nicht unbegrenzt erfahren, wir haben keinen Zugang zu Samadhi, weil unser Geist wird beherrscht von unseren tiefen Tendenzen zu Neigung, Abneigung. Wenn wir an jemanden denken, wir denken gleich, er ist mir sympathisch, er ist mir nicht sympathisch. Er ist mir lieb, er ist mir nicht lieb. Ich habe mit ihm nichts zu tun. Ich beschäftige mich nicht mit ihm. So ist es dann. Wir sind programmiert. Wir sind programmiert, die Durch empfangen von dem Objekt. Das stimmt mit Differenzierung von dem Objekt. Empfindung ist empfangen von dem Objekt. Und man sagt, so wie zum Beispiel Thema Sutta sagt, niemand kann verstehen, Empfindung von einem Buddha. Niemand. Er empfängt nicht. Er empfängt nicht im Sinne von Anhaftung und Empfindung. Wenn wir empfangen, deswegen sind wir nicht Buddha. Sogar der Arahat, wenn er empfängt, nicht mit Differenzierung des Karma hier, aber mit Differenzierung der Gewohnheiten. Die Gewohnheiten hat er auch nicht gezeigt. Nur der Buddha hat gezeigt. Deswegen seine Metta, Karuna, Mudita, Upekkha und Perfekt. Perfekt heißt wünschlos. Was ich nicht zu wünschen, sondern Liebe zu geben. Da braucht kein Objekt, um Liebe zu geben. Und dann der Geist einwenden. Anhaftung und Differenzierung in den phantasischen Geist und Empfindung und der Geist sind in Arahat, aber Arahat durch Empfindung schafft keine Karma. Was ist so jetzt karmatisch? Durch Anhaftung und Empfindung. Und keine Anhaftung und Empfindung, keine Karma. Natürlich, Arahat ist immer im Zustand von Gleichmut. Gleichmut gegenüber des Dingen. Das heißt, er fährt noch viel deutlicher als normaler Mensch, was angenehm ist, was unangenehm ist, als ein Arahat, der sehr sensitiv ist. Und er hat das nicht von anderen Menschen. Er hat das wehrt sich nicht gegen unangenehm. Deswegen seine Reichweite rein. Das heißt, Tal anders. Das ist das. Man sieht sehr schöne Sachen. Man sieht sehr rechtliche Sachen. Anwendet die Wörter alle haben diese Konzepte anhalten. Eka Vidya, ein Liebe, dass man in die Welt erfahren hat, man bringt sozusagen draußen. Nicht denn verständlich, dass draußen eigentlich auch noch nie. Das ist nicht leicht. Das ist so in Meditation, aber allmählich man versteht, dass es auch im täglichen Leben so draußen ist. Wenn wir es bringen, wir schaffen uns die Hände. Ja? Das ist die direkte Meister in der Meditation. Also, man fängt immer an mit der ersten Übung, mit sich selbst. Man bringt sich im Zustand von Wohlbefinden des Metta. Erst meditiert man über, dass man durchdrängt diesen ganzen Körper mit den vier Wünschen, Körper Wohlfühl, dann können sie Tipp für Tipp, was wir in Zukunft gemacht haben, durch den Körper der Fünf. Die Entspannung des Messers, damit man sich wohler und wohler fühlt. Wenn man sich wohl fühlt, dann visualisiert man ein nach dem anderen. Man fängt an mit Ich bin Dienstpersonen, die mit Zuneigung, wenn sie die empfangen im Geiste, die empfangen sie mit Zuneigung, wie die Vater, Mutter, Schwester, Bruder, unsere Freunde, egal wer, denken sie an die Leute, die empfangen und visualisieren. Und dann die Theorie von Twitter gemacht haben, in den Netzen. Wenn sie visualisiert, man braucht nicht den ganzen Körper zu visualisieren, man visualisiert nur das Gesicht. Visualisiert sie, Gesicht entspannt, denken sie an Quanten und Rösern. Gesicht entspannt mit kleinen Lächeln, mit den Lippen. Dann, wenn das Bild ein bisschen klar wird, wenn es bleibt, wenn das Gefühl sich nicht ändert, innen und draußen, dann sie machen das Bild, es muss ein klares Bild sein, die Daten nicht zu denken, in die Augen, in die Nase, nur Eindruck. Bleibt stabil und Gefühl stabil bleibt, Geist bleibt stabil. Diesen Personen immer daran denken und Gefühl wahrnehmen, Empfindung stabil ist, der Geist ist stabil, wenn Empfindung wahrnehmen nicht stabil ist, Geist ist nicht stabil. Was sie brauchen ist, und wenn sie innen Geist stabilisiert haben, wird müssen sie stabilisieren das als Außen. Selbe Gefühl, selbe Wahrnehmung, und sie müssen mit da. Sie helfen sich da selbst, und sie erwähnen in kleinen Lächeln, entspannt zu werden. Wenn ein auf einen Person das Gefühl stabilisiert wird, und wenn sie den anderen wird, erst das zweite Gefühl stabilisiert wird. Das ist sehr leicht. Ist, dass sie immer dieses Gefühl, klares Gefühl haben, dass innen und draußen sie nicht zu trennen. Sehr wichtig zu verstehen. wir gerade in Mitternacht draußen sind, wenn sie so üben, dann allmählich werden sie aus dem Dunkel leben können. Im Dunkel ist man begegnet man viele, viele Flammen, gefährliche Wesen, wenn man sie nicht mitbringt. Ich habe ein bisschen Erfahrung damit, wenn sie mitbringt, wenn sie dann kennst du den Dschungel experimentieren mit Skorpionen und Schlangen. Also erst fängt man an, was einfach ist und in welchen Lebensstätten sind. Und dann lernt man, wenn die anderen sich erben, zahllose Leben ging. Der Devadatta hat ihn mehrmals getötet. Das in Yoga, nicht nur in Buddhismus. Ich finde das in Patanjali Yoga Sutra. Zu denen, die glücklich sind, Metta. Zu denen, die unglücklich sind, weil warum unglücklich sind. Dann nicht so viel. Zu denen, die leiden, nicht so viel. Zu denen, die heilsames machen, Mudita, Freude. Zu denen, die unheilsames sind, so in alle Situationen, was man wenn jemand sich ärgert, heißt er leidet. Wenn er nicht leidet, er wird es nicht ärgern. Aber hier in der Regierung sehr schöne Geschichte von Tagen, sehr gerne, aber die Situation ist Tränen, also es wird die Tara. Tara ist sehr mächtig. Hm? Kontemplation von Leiden. Man lernt leicht zu reden, nicht so leicht zu machen. Aber wir müssen irgendwo anfangen. Na gut, und wir machen eine Pause. Jetzt ist mehr als eine Stunde vorbei. Und dann, wir haben nur eigene Körper, eigenen Geist als Labor. Andere Labor haben wir nicht. Und in diesem Labor müssen wir experimentieren. Okay, wie lange Pause? 15 Minuten. 15 Minuten und dann machen wir eine Stunde Meditation. Und dann noch 15 Minuten Pause und dann noch eine Stunde und 15 Minuten. Vergessen Sie nicht, wenn Sie jetzt brechen von den ganzen Übungen machen, dann kann Sie richtig wieder den ersten Schritt, immer mit dem ersten Schritt anfangen, sich voll in Distanz und Wohl befinden. Perfekt. Und dann fangen wir an. Ja. Zwischen ich und du, das mir sympathisch ist, du, das mir indifferent ist, und du, das mir unsympathisch ist.